Das Streichquartett Apollon Musaget spielt zum Auftakt Musik von Tomáš Skvěres. Thank you. Musik von Tomáš Skvěres zum Auftakt des Concerto Bavarese. Asteria Ortygia Delos für Streichquartett mit dem Ensemble Apollon Musaget, das sind Pavel Zalaisky und Bartosz Sachwort Violine, Piotr Schumio Viola, Piotr Skvěres Violoncello. Und auch das folgende Stück für Sopran, Saxophon und Akkordeon stammt von Tomáš Skvěres. Thank you. Der Sopransaxophonist Michał Knott und der Akkordeonist Bogdan Laketic mit einem Doloroso von Tomasz Skveres. Von Detlef Wolter folgt nun das Orchester Divertimento Nummer 4. Rudolf Albert dirigiert in dieser Aufnahme von 1970 die Münchner Philharmoniker. Thank you. Thank you. Thank you. Münchner Philharmoniker unter Leitung von Rudolf Albert mit dem Orchester Divertimento Nummer 4 von Detlef Wolter. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1970. Sing, immer sing, hat Erna Woll ihren Zyklus mit Liedern nach William Shakespeare überschrieben. Wir hören den Frauenchor Landau unter Leitung von Werner Weiß. Thank you. Sing, immer sing. 5 Chorlieder von Erna Woll mit dem Frauenchor Landau unter Leitung von Werner Weiß. Aufgenommen 1990. Wolfgang Zubeck ist der nächste Komponist hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Introduktion, Allegro und Epilog in einer Einspielung von 1997. Mit Claude Ripa, Trompete, Armin Rosin, Posaune und Susi Lüthi, Klavier. Thank you. Introduktion, Allegro und Epilog von Wolfgang Zubeck mit Claude Ripart Trompete, Armin Rosin Posaune und Susi Lüthi Klavier. La Nuit et la Lumière ist der Titel der folgenden Komposition für Violine und Klavier von Elke Tober Vogt. Lela Mitret-Lietze an der Violine und Nino Schwania am Klavier. La Nuit et la Lumière, die Nacht und das Licht, Opus 31 von Elke Tober-Vogt. Mit der Geigerin Lela Mitred-Lietze und der Pianistin Nino Schwania. Von Markus Zahnhausen jetzt noch die Komposition Klingende Zeit für Bariton, Blockflöte, Violoncello und Klavier. Es singt Simon Pauli, an der Blockflöte Markus Zahnhausen, am Violoncello Ryuichi Rainer Suzuki, am Klavier Andreas Guras. Tropfen fallen still, still, still fallen bleibt sich klar. Thank you. Unzerstörbar wie Fels. Es gibt ein Glücksein, unzerstörbar wie Fels. Wie Fels. Ein Glücksein, unzerstörbar wie Fels. Wie Fels. Herbstliches Leuchten, Leuchten, herbstliches Leuchten, Leuchten, Leuchten, Leuchten. wollt ihr mich hier, mich töten? Wollt ihr mich töten? Wollt ihr mich töten? Wollt ihr mich töten? Nehmt mir die Hand. Nehmt mir die Hand. Wollt ihr mich töten? Nehmt mir die Hand zum Schreiben. Thank you. ich geschrieben. Es rinnen Tage, es rinnen Tage wie Sand, es rinnen Tage wie Sand durch meine Hände. Es rinnen Tage, es rinnen Tage wie Sand. Musik von Markus Zahnhausen im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Klingende Zeit war der Titel dieser Komposition. Wir hörten den Bariton Simon Pauli, an der Blockflöte Markus Zahnhausen, Ryuichi Rainer Suzuki spielte das Violoncello und Andreas Guras das Klavier.